Lektion 6 im Alltag. Getränke kaufe ich einmal pro Woche. Und monatlich eine Tafel Schokolade. Nur eine. Einmal pro Woche kaufe ich 4 Becher Joghurt und 2 Flaschen Mineralwasser. Ich kaufe täglich Brot. Alle 2 Tage kaufe ich Obst.